Wer will, mag in den Lüften fliegen, mein Ziel erstreckt sich nicht so weit. Ich lasse mich mit dem begnügen, was nicht bemüht und doch erfreut. Ein anderer mag sich knechtisch beugen, um desto höher aufzusteigen. Ich neid ihn nicht in meinem Sinn und bleibe gerne, wer ich bin, und bleibe gerne, wer ich bin. Ein anderer mag sich knechtisch beugen, um desto höher aufzusteigen.